23 Uhr. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. In mehreren Städten Deutschlands demonstrierten am Abend tausende Bürger nach dem Brandanschlag von Mölln gegen Ausländerfeindlichkeit. Bundeskanzler Kohl und SPD-Chef Engholm vereinbarten eine begrenzte Zusammenarbeit in der Asylpolitik. Die Beschäftigten der inländischen Volkswagen-Werke erhalten von diesem Monat an 4,9% mehr Lohn und Gehalt. Bei der Kontrolle der Seeblockade gegen Serbien und Montenegro wurden bislang keinerlei Verstöße gegen das UNO-Handelsembargo festgestellt. Die Meldungen im Einzelnen. Nach dem tödlichen Brandanschlag auf zwei von Türken bewohnte Häuser in Mölln haben am Abend mehr als 10.000 Bürger in mehreren Städten gegen Ausländerfeindlichkeit demonstriert. In Mölln beteiligten sich rund 6.500 Personen an einem Schweigemarsch, der von der Stadtmitte zur Nikolaikirche führte, wo ein Gedenkgottesdienst stattfand. Auch in Hamburg, Berlin und Frankfurt protestierten mehrere tausend Menschen gegen die Mordanschläge und Ausländerhass. Am Rande der Demonstrationszüge in Berlin und Göttingen kam es zu kleineren Ausschreitungen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat aufgrund der besonderen Bedeutung des Falles die Ermittlungen an sich gezogen. Ein Sprecher erklärte, es gebe zwar 16 Hinweise, die von der Sonderkommission in Mölln verfolgt würden, eine heiße Spur sei aber noch nicht zu erkennen. Bundeskanzler Kohl und SPD-Chef Engholm haben die damit verordnete Therapie Jahren. Das Zentrum der jungen englischen Pop- und Rockmusik. Zentrales Medium der Szene war das Plattenlabel Factory Records. Das Programm dieser Firma liest sich heute wie ein Streifzug durch die Geschichte der Musik. Im Gespräch mit dem Gründer Anthony Wilson erzählt Paul Baskerville den Werdegang dieser bemerkenswerten Firma. The 70 billion people of Earth, where are they hiding? The 70 billion people of Earth, where are they hiding? The 70 billion people of Earth, where are they hiding? Voltaire und Yashar, die Band kam aus Sheffield und war eine Entdeckung von Factory Records aus Manchester. Ein Boxset unter dem Namen Palatine ist vor kurzem erschienen, bestehend aus 4 CDs. 86 Palatine Road, West Didsbury, Manchester ist nämlich die Anschrift von Factory Records, ein Independent-Label, das bereits 1979 ins Leben gerufen wurde. Ein Label, das innerhalb kürzester Zeit zum Prestigeobjekt wurde. Die vier CDs bieten uns einen Rückblick auf die ersten 11 Jahre der Firma bis 1990. Mark Twain schrieb einmal, und ich zitiere, »Zahllose Menschen werden geboren, sie mühen und plagen sich und ringen um ihr Brot, sie zanken und streiten und kämpfen. Sie strampeln sich ab, um kleine, schäbige Vorteile über die anderen zu gewinnen.« Ende Zitat. Anthony Wilson gründete Factory mit dem Geld, das er von seiner verstorbenen Mutter erbte. Es war sein Ziel, die zahllosen Bands, die geboren werden, zur Karriere zu verhelfen, ohne Konkurrenzbewusstsein, ohne Zank und Streiterei und ohne einen raffgierigen Besitzanspruch seinerseits. Not only did Factory begin as just another indie label, it was hardly even that. I mean, Factory is really a series of accidents. Am Anfang war Factory einfach noch ein unbedeutendes Indie-Label. Die Firma entstand durch eine Reihe von Zufällen. Erst nachdem wir was gemacht hatten, wussten wir, warum wir es getan hatten. Es wurde immer angenommen, dass unsere Ideen klug entworfen wurden, zum Beispiel der Aufbau des Hacienda Clubs und die stilvollen Plattencovers. In Wirklichkeit hieß unser Manifest, mach was du willst, sei so verspielt und eigensinnig wie du willst. Ursprünglich wollten wir nichts anderes, als eine Grundlage für junge Bands zu verschaffen, damit sie eines Tages einen Vertrag bei einer großen Firma bekommen würden. Aber unser Label wurde immer größer und bedeutender, letztendlich wegen der Qualität der Musik, auf die wir gestolpert sind. In the end, the quality of the music that we stumbled upon. Das war eine meiner Lieblingsbands auf dem Factory-Label, The Stockholm Monsters aus Manchester, eine Gruppe, die leider keinen Erfolg hatten. Es gab 1979 die weit verbreitete Idee, dass Indie-Labels die Beschützer der authentischen Kunst waren, dass Indie-Bands unbestechlich waren. Auch wenn Anthony Wilson selber nie so puristisch dachte, in den Augen der Öffentlichkeit verkörperten Factory Records eine solche Vorstellung der Charakterstärke. We happened to come across Integrity. I don't know, really. Integrity was just, probably a game that we wanted to play at that time. I mean, es ist, als ob wir rein zufällig auf Integrität gestolpert sind. Integrität war eine Art Spiel, das wir damals spielen wollten. Als ich das Joy Division-Stück Transmission zum ersten Mal hörte mit dem Refrain Dance, Dance to the Radio, dachte ich, ja, mit diesem Titel werden wir einen Hit landen. Ich fuhr nach London, um einen Radiopromoter zu finden, der BBC Radio One überreden würde, die Single zu spielen. Gleich danach hatten wir aber eine Sitzung in Manchester und meine Kollegen sagten, nein, wir wollen keine Schleichwerbung dafür machen. Es war purer Eigensinn, diese verrückte Idee, dass Musik keine Ware ist und sie soll sich selbst verkaufen. Alles Unsinn natürlich. Musik verkauft sich nicht ohne Promotion. Ich hielt mich damals fälschlicherweise an das Beispiel von Pink Floyd fest. Ich dachte, dass sie reich ohne Promotion geworden waren. Aber ein Mensch von Polygram in Montreal klärte mich auf und erzählte, wie diese widerliche kleine Single Money den weltweiten Ruhm von Pink Floyd herbeiführte. Die LP Dark Side of the Moon verkaufte sich anschließend endlos und sie kauften sich alle große Autos und so weiter. Canada in Montreal one night said to me, why do you think the Pink Floyd sold a lot of records? Oh, it was a quality music. It was money. It was that awful, rotten little single, Money. It was a massive hit all around the world and sold loads of Dark Side of the Moon, and they all bought nice big cars and whatever else, so you know. Dancing to the Radio, das war Joy Division mit dem Titel Transmission. Joy Division war die Band, die eine Generation von sogenannten Depro-Düsternis-Bands beeinflusste. Der Begriff Depro klingt abwertend, oft zu Recht, weil viele dieser Bands nur Parodien von Joy Division waren. Joy Divisions Musik hatte auf der einen Seite die weltfremde Verträumtheit von Psychedelia, aber sie hatten auch die strenge Einfachheit des Punks. Transmission ist das erste Stück auf dem Palatine Compilation. Dance, dance, dance to the radio. The beauty of transmission, if you go through track by track, my favorite point about transmission is that the third Was mir an Transmission am meisten gefällt, ist, wie die dritte Strophe auf den zweiten Refrain sprunghaft folgt. Der Refrain baut die Spannung auf und die dritte Strophe bricht plötzlich hervor. Normalerweise werden Strophen nicht geschrien und ich liebe es, wie es hier geschrien wird. Ein umwerfender Song. Joy Division's Atmosphere. Punk war ein Versuch, sich von den Übertreibungen und den Größenwahn des Progressive Rocks der 70er Jahre zu befreien. Aber Punk war 1979 vorbei und Joy Division kündigte ein neues Zeitalter an. Man begann, sich in ihrer Musik zu vertiefen. War Joy Divisions tiefsinniges, Ehrfurcht einflößendes Image im Nachhinein doch übertrieben? I don't think you can go over the top of that. Ich glaube nicht, dass man die Bedeutung von Joy Division überschätzen kann, ebenso wenig wie man die frühe Arbeit von Bob Dylan oder die Werke von Shakespeare nicht überbewerten kann. Okay, der berühmte Spruch von Echo and the Bunnymen's Ian McCulloch, Ian starb für euch, war dumm. Durch die Jahre mussten wir oft den Vorwurf ertragen, ihr habt so viele Platten wegen Ians Tod verkauft. Ich sehe es anders. Wenn Ian Curtis keinen Selbstmord begangen hätte, wäre ich jetzt ein Millionär in Malibu und es wäre kein kalter Wintertag in Nordeuropa. Es war entsetzlich, dass Ian ging. Joy Division war eine bemerkenswerte Gruppe. Bono von U2 sagte mir damals, Ian war der Beste seiner Generation und er selbst wäre die Nummer zwei, aber er würde weitermachen, wo Ian aufgehört hatte. Ja, U2 war die Nummer zwei Band der Generation und Joy Division die Nummer eins. Wir hätten unsere Joshua Tree LP 84 gehabt, schätze ich. Was soll's, so eine Tragödie. Nein, man kann Joy Division nicht überbewerten. And you know, we'd have had a Joshua Tree album in about 1984. Anyway, fuck it. I mean, a tragedy. And no, I don't think anyone could overestimate Joy Division. I don't think it's possible. We'll be right back. Faith. Viele haben sich die hypothetische Frage gestellt, was wäre wirklich aus Joy Division geworden, wenn Ian Curtis noch gelebt hätte. Die Nachfolgeband New Order trat zuerst unsicher und nervös in die Fußtapfen Joy Divisions und fand erst später ihre eigene Identität. No, I don't think so. I think they would have produced the same music. I think Ian would have been singing Ian would have been singing the words to Blue Monday. I have no doubt about that, that they would have gone down the same musical road. But to be honest, it put a lot of burden on Barney. I mean, it took 6 months. Sie hätten dieselbe Musik gemacht, wenn Ian gelebt hätte. Ich bin sicher, dass Ian auch die Texte von Blue Monday gesungen hätte. Barney Albrecht hatte erst echte Probleme, Ian zu ersetzen. Der Joy Division Manager probierte alle Mitglieder als Sänger aus. Dann kam die Freundin des Schlagzeugers als Keyboarderin dazu und Barney musste Sänger werden. Zuerst versuchte er bloß, ihr nachzuahmen. Erst bei dem Titel Temptation fühlte er sich wohl in seiner Rolle, als er seine Art von Kinderliedergesang entdeckte. Trotzdem musste New Order ohne einen großen Mann an der Spitze weiter bestehen. Barney ist sehr gut, aber er ist kein Jim Morrison. Ian Curtis war so gut wie Jim Morrison. Die Ausstrahlung des Sängers hat eben immer viel Bedeutung in der Popmusik gehabt. Dieser Faktor hat sich immer in entsprechenden Verkaufszahlen umgesetzt. I don't think you can remove the charisma of the lead singer from the music. In pop music, that goes hand in hand with great music in creating, you know, mega sales. Das war die original und etwas ungeschliffene Version von Orchestral Maneuvers in the Dark's Electricity. Orchestral Maneuvers in the Dark aus Liverpool, auf einer Entdeckung des Manchester-Label Factory. Die Punk-Revolution 1976 rief eine Menge Independence-Labels ins Leben. Es hatte natürlich schon vorher unabhängige Labels gegeben, aber nicht in demselben Maße. Das Bedürfnis, selbstständig zu sein, ohne mit großen Konzernen klarzukommen, war nie größer als in der sogenannten Post-Punk-Ära. Es war eine Generation von Musikern, die viel Eigensinn und Courage zeigte. Und wie Shakespeare schon sagte in Wie es euch gefällt, ich zitiere, aber alles ist tapfer, wo Jugend obendrauf sitzt und die Zügel lenkt. It's very funny. The whole idea of an indie label in those days was you'd build up a group, get a record out, there'd be a big buzz and they'd sign to a major label and you'd do your job well. So Orchestral Maneuvers in the Dark were about to disband themselves actually. They sent out these demo tapes around the world and everyone ignored them. Damals sahen indie labels ihre Aufgabe darin, eine Band aufzubauen. Eine Indie-Platte sollte genügend Aufsehen erregen, um einen Vertrag bei einer großen Firma für die jeweilige Band zu sichern. OMD war ein Beispiel dafür. Als wir sie entdeckten, hatten sie sich für kurz vorher aus Frust beinahe aufgelöst. Meine erste Frau überredete mich, OMD eine Chance zu geben. Gleich danach bekam sie bei Virgin einen Vertrag. Es war Rob Gretton, der Manager von Joy Division, der sich zuerst gegen diese Methode wehrte. Er fragte uns, muss Joy Division nach London ziehen, um ein großes Angebot zu suchen? Vielleicht funktionieren die Independent-Vertriebe inzwischen effektiv genug. Diese konsequente Independent-Vision war also seine Idee. 1980 war es soweit. Joy Division verkaufte haufenweise Alben. Depeche Mode und Stiff Little Fingers auch. Es war die Offenbarung. Hey, wir können echte Labels sein und nicht nur Kindergärten für Aufsteigebands sein. Und wir müssen nicht mehr mit der Bahn nach London fahren, um uns mit Idioten zu unterhalten. Exactly that, because we all manage groups. We manage groups. We wanted them to get their records on a major label, and that was the idea. It was only suddenly in 1980 we all thought, hey, we can do this ourselves and don't have to, you know, for us in particular in Manchester, we don't have to get on a train and go to London and talk to idiots. Manager Stepan von The Happy Mondays die kommerziell erfolgreichste Factory-Band der letzten paar Jahre. Die Mondays wären Hafenarbeiter geworden, wenn der Manchester Hafen nicht schon längst stillgelegt worden wäre. Stattdessen waren sie Anfang der 80er Jahre arbeitslose Kleinkriminelle und Stammkunden des berühmten Factory-Clubs der Hacienda. Die Happy Mondays waren zuerst eine typische Indie-Gitarrenband, aber sie ließen sich von der Chicagoer Hausmusik mitreißen, die im Hacienda gespielt wurde. Die Rock-Dance-Floor-Mischung, die Happy Mondays anschließend kreierten, nennt man heutzutage Rave, obwohl es nicht ihre Erfindung war. Die Rock-Funk-Verbindung hatte schon Tradition in Manchester. I think if you look back at that period, 78, 79, we're talking about post-punk, in that punk had indeed ceased in mid-77. You'd gone through, looking back on it now, I seem to remember a period called power pop. Als Factory 1979 gegründet wurde, hatte die Post-Punk-Ära begonnen. Punk war Mitte 77 schon vorbei und die schreckliche Power-Pop-Musik von 78 auch. Die Szene, die darauf folgte, war mehr underground, experimentell, avantgardistisch. Bands wie Joy Division, The Pop Group, The Human League. Kraftwerk war ein großer Einfluss auf solche Bands. Funk spielte auch eine große Rolle. In Manchester hörte man nie auf zu tanzen, trotz der avantgardistischen, sperrigen, harten Musik dieser Zeit. Diese Musiker gingen trotzdem in Discos und ließen sich von Tanzrhythmen inspirieren. Meine eigene Gruppe A Certain Ratio war zwar der Inbegriff einer Indie-Band, aber das waren auch Dancefloor-Kids, eigenartig. Als Happy Mondays 84, 85 anfingen, wusste kein Mensch, dass der einzige Grund, warum sie sich The Factory angezogen fühlten, war, weil wir Anfang der 80er Jahre ein paar obskure Dancefloor-Singles veröffentlichten. Manchester hat eben multikulturelle Einflüsse. The strange things. Happy Mondays, who seemed in 84, 85, when they started, to be some kind of indie guitar group, I find out from reading the book in Palatine, they only signed to Factory Records and came with us because we'd released this incredible dance single called Reach for Love in the early 80s. And, it's a strange thing about Manchester music. It's always multiply influenced. The wedding ceremony. Chuck-Up von A Certain Ratio. Es gibt Factory seit 1979. Sie genießen einen tadellosen Ruf, aber in 13 Jahren haben sie letztendlich nur zwei sehr erfolgreiche Bands gehabt, Joy Division bzw. New Order und Happy Mondays, die längere Zeit bei Factory blieben. Wilson musste letztes Jahr ein paar Leute kündigen, weil Factory in finanziellen Schwierigkeiten waren. Bereut Wilson es manchmal nicht schon längst, den großen kommerziellen Ausverkauf begangen zu haben? I don't think you can regret anything. I think we probably found our unscrupulous feet in time for the Happy Mondays. Es nützt nichts, irgendetwas zu bereuen. Unsere skrupellose Hype-Leistung haben wir sowieso schließlich mit Happy Mondays geschafft. Factory's exzentrische, eigensinnige Art war für die Aufbaujahre für New Order genau das Richtige. Wenn New Order nicht existieren würden, dann würde ich sagen, ja, ich bereue einiges. Aber New Order haben ihr neues Album fast fertig. Wir haben uns durch die Jahre verändert. Unser Vermarktungstalent haben wir erst bei den Happy Mondays entdeckt, gerade als wir es dringend brauchten. Man kann nicht in dem Sinne das Schicksal bereuen. Factory ist ein Stück Geschichte, das nicht in Frage gestellt werden kann. Ich würde dir jetzt nicht gegenüber sitzen, wenn es anders wäre. I think we found our promotional feet just in time for the Mondays, which was when it needed it. And everything, if you start, I don't think you can regret things, then you change history. I wouldn't be sitting here now if we changed any of it. Tja, soweit die Geschichte von Factory Records. Am Schluss James mit Him from a Village, eine Band, die groß rauskamen, erst nachdem sie Factory verließen. Won't play dead, disease, drag.